Gläschen Wein vom Rhein, ich sage niemals nein. Zu einem schönen Mägdelein, ich sage niemals nein. Lädt mich ein Mund zum Küssen ein, ich sage ja, ich sage ja, ich sage niemals nein. Ich sage ja, ich sage ja, zur Liebe und zum Wein. Ich sage niemals nein, leg mich ein Mund.